Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Gott segne dieses Wort. Unsere Verteidigung. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über unsere Verteidigung und dass eben Jesus Christus unser Verteidiger ist. Und es ist wichtig zu verstehen, dass eben, wie hier Johannes schreibt in seinem im ersten Johannesbrief, dass wir eben doch zeitlebens sündigen, ja, und wir haben uns zwar abgewandt von der Sünde als reuige Sünder, ja, das ist, was Reue bedeutet, dass wir uns abwenden von der Sünde, aber unser Herrgott, unser Jesus Christus weiß, dass wir, obwohl wir uns abgewendet haben von der Sünde, dass wir doch die Tendenz haben und auch sündigen, ja, zeitlebens. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir in eigener Kraft, also durch unseren eigenen Willen oder in unserer eigenen Kraft, außer von Jesus Christus, keine Verteidigung haben. Also, weil wir mit einem allmächtigen, allmächtigem Gott zu tun haben, der uns eben unsere Sünden nicht vergibt, außerhalb von Jesus Christus. Das ist zum einen unsere sündhafte Natur und zum anderen ist das der Grund, warum unser Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Denn Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Ja? Und er war also frei von Sünde und er hat also zeitlebens keine Sünde begangen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass er eben dadurch dann am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, für die Sünden aller Menschen gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Also dann hat eben Gott eben anerkannt, dass dies Gott im Fleische ist, unser Jesus Christus. Und Jesus Christus eben unser einziger Verteidiger ist und der einzige, den wir brauchen. Und wenn wir doch mal Sünde begehen, dann lädt uns der Bibelvers im ersten Kapitel vom Johannesbrief, geht nur ein paar Verse zurück. Erstes Kapitel, erster Johannesbrief, erstes Kapitel, Vers 9. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und da schreibt Johannes: Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Gott segne dieses Wort. Da haben wir eben unseren Verteidiger, dass wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, das ist also unser Jesus Christus, dass er dann gerecht ist, treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Bösen. Das heißt, wir werden zeitlebens in unserer persönlichen Beziehung wachsen wir und wir wenden uns von der Sünde ab. Und das ist dieser Reinigungsvorgang. Ja, das ist zeitlebens, können wir das nicht erreichen, in eigener Kraft sowieso nicht, aber wir wenden uns von der Sünde ab und wir mehr und mehr verstehen wir die Natur der Sünde und auch der Sündhaftigkeit und unser Jesus Christus hilft uns als unser Verteidiger, aber eben auch als unser liebender himmlischer Vater, als Gott im Fleische, unser Jesus Christus, uns abzuwenden von der Sünde. Und ja, es ist manchmal sind wir oder haben wir viele Jahre in der Sünde gelebt oder andere Leute haben uns das vorgelebt, dass das irgendwie ja, okay ist, irgendwie in Sündhaftigkeit zu leben. Und es dauert eben manchmal eine Zeit, dass wir uns abwenden von der Sünde mit Jesus Christus Hilfe. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder Jesus Christus zuwenden und eben verstehen, dass er dass er treu und gerecht ist, ja, dass er uns die Sünden vergibt. Das heißt nun nicht, dass wir, weil das so ist, dass wir immer wieder Sünde begehen. Nein, aber irgendwann erkennen wir, dass Jesus Christus für uns ist und uns hilft und auch möchte, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen und gar nicht böse auf uns ist. Christus ist uns überhaupt nicht böse. Und er klagt uns auch nicht an, zeitlebens. Ja? Also das ist, was Freiheit in Christus bedeutet, dass wir uns abwenden von der Sünde. Und lest mal den ganzen Brief, den ersten Brief von Johannes durch und schaut mal da, wie Johannes uns hilft zu verstehen, wer unser Jesus Christus eigentlich ist, als Gott im Fleische, und was er tut und wie wir zum Beispiel falsche Prediger, falsche Propheten erkennen und vieles mehr. Also der erste Johannesbrief bietet so viel und geht mal immer wieder rein und markiert vor allem den im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, markiert den Vers und erinnert euch immer wieder daran, ja, dass wir, wenn wir Sünde, dass wir ihm, unserem Jesus Christus, Sünden bekennen, nicht anderen Leuten, sondern unserem Jesus Christus. Darauf kommt es an. Ja? Jesus Christus hilft uns dann und ist eben unser Verteidiger. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du unser Verteidiger bist, unsere Verteidigung, dass du uns hilfst, uns von allem Bösen reinigst in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir beten, dass du uns tagtäglich hilfst, vor allem in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass du uns ermutigst, tagtäglich in die Bibel zu gehen, und zu lesen und zu lernen und dass der Heilige Geist uns ins Herz spricht. Je mehr wir in der Bibel uns aufhalten und lesen, umso mehr kann der Heilige Geist uns in unsere persönlichen Beziehungen mit dir, unserem Jesus, zu wachsen und zu helfen in den verschiedensten Lebenssituationen. Außerhalb von dir, ohne dich, Herr Jesus, können wir gar nichts tun. Und wir danken dir und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.